Anlässlich des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg prangten die russischen Zeitungen mit Aufmacher Sonderbeiträge. Die Zeitung Komsomolskaja Prawda berichtete mit einem Gemäldebild von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ausführlich darüber, dass unter der herausragenden Führung von Kim Il-sung die Armee und Bevölkerung der DVJK im Koreakrieg in den 1950er Jahren den USA-Imperialismus, der sich für den wildstärksten ausgab und den Sieg im Krieg versprach, schlagen und die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes ehrenvoll verteidigen konnten. Die Zeitung JAFTRA teilte mit konkreten Beispielen mit, dass die USA unter Einsatz von umfangreichen Streitkräften gegen die junge Demokratische Volksrepublik Korea den Krieg entfesselten, aber nur hintereinander verlorene Generäle erzeugen und mit enormen menschlichen und materiellen Verlusten eine schmachvolle große Niederlage hinnehmen mussten.